Wissensdecken, Leben gestalten, ERF. Herzlich willkommen bei Grüß Gott, dem Podcast von ERF Medien Österreich. Christian Veits begleitet Sie durch diese Ausgabe. Mein Gesprächspartner ist der Bibelexperte Peter Rettinger. Mit ihm spreche ich über Grundfragen des christlichen Glaubens. Kauft die Zeit aus. Vom rechten Umgang mit der Zeit, so wie sich das Gott vorstellt und in der Bibel aufgeschrieben hat, darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe von Grüß Gott. Gesprächspartner ist Peter Rettinger und er weist im Folgenden auf die Unterschiede eines sorgfältigen Glaubenslebens hin, zur Zeit Jesu und in heutiger Zeit. Sie haben am Anfang auch davon gesprochen, dass natürlich das Volk Israel die 10 Gebote gehabt hat. Es gibt sehr viele Gesetze im Alten Testament, auch im Neuen gibt es sehr viel, was ein Christ tun soll. Gehört das zu einem sorgfältigen Christen dazu, dass er ein gesetzlicher Christ ist? Na, ich würde es noch einmal betrachten von diesen drei Personen der Dreieinigkeit Gottes, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist her. Für die Menschen im Alten Testament hat die Gesetzeserfüllung zur Sorgfalt gehört oder war äußerst der Ausdruck dieser Sorgfalt. Aus dem Apokryphenbuch Sirach gibt es den Spruch, den Herrn ernst nehmen, das ist die ganze Weisheit. Und deshalb gehört zur Weisheit immer auch, sein Gesetz zu befolgen. Also das hat untrennbar zusammengehört. Aber man kann von einer fortschreitenden Offenbarung Gottes reden und er hat sich in Jesus uns offenbart. Und von ihm wird gesagt, Christus ist des Gesetzes Ende oder auch Erfüllung. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Da steht nicht mehr so sehr das Gesetz im Vordergrund, sondern es steht die Beziehung, die Rechtfertigung durch den Glauben im Vordergrund. Was aber nicht heißt, dass man das Gesetz jetzt nicht mehr befolgen sollte oder dass das keine Gültigkeit mehr hätte. Christus hat nicht neue Verträge oder Gesetze gebracht, sondern hat es in einem Gesetz sogar zusammengefasst, in diesem Doppelgebot der Liebe. Er hat einen neuen Bund, eine neue Verbindung, eine neue Beziehung zu Gott geschaffen, in der wir als Versöhnte leben können und in der wir nicht, weil es irgendwo geschrieben steht, sondern weil es aus dem Herzen kommt, den Willen Gottes erfüllen. Und dann schließlich noch der Heilige Geist, von dem einmal gesagt wird, der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod, der Geist aber führt zum Leben. Also das Gesetz, auch die Gesetzeserfüllung kann eine sehr tote Angelegenheit werden. Sehr gesetzlich, ich tue das halt, vielleicht um ein gutes Gewissen zu haben oder um etwas vor Gott vorzuweisen zu haben. Aber der Geist führt zum Leben. Unser Thema heute, wie schon gesagt, kauft die Zeit aus. Untertitel sorgfältig Christsein, darüber sprechen wir heute in Grüß Gott. Dieser Ausdruck kauft die Zeit aus, der stammt ja auch aus der Bibel. Ja genau, aus diesem 5. Kapitel im Epheserbrief, aus dem wir schon zitiert haben, wo es heißt, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Was heißt das jetzt praktisch? Also gerade der Satz, kauft die Zeit aus, der erinnert ja ein wenig an das berühmte Carpe Diem, das wir schon seit etlichen Jahren immer wieder kreisen haben. Ja. Carpe Diem, wie würden Sie das übersetzen? Im Club der toten Dichter, genau, spielt man, ja eine zumindest große Rolle. Ja. Es ist ein berühmter Satz, der halt meistens, wie es oft mit solchen Sätzen ist, völlig aus dem Zusammenhang heraus zitiert wird. Carpe Diem, es wird auch unterschiedlich übersetzt, aber die wohl beste Übersetzung ist pflücke den Tag und stammt von dem römischen Dichter Horaz, der an eine Dame namens Leukonoe geschrieben hat. Sie soll sich also nicht so sehr an die Astrologen wenden und versuchen, irgendwie die Zukunft vorauszusehen, sondern eher hinzunehmen, was kommt, und sich auf den Tag zu konzentrieren, also den Tag zu nützen. Man könnte vielleicht auch sagen, im Jetzt, im Hier und Heute leben. So würde ich das vielleicht sagen. Es übersetzen auch manche diesen Satz mit koste den Augenblick. Ein bisschen doppeldeutig würde ich vielleicht so sagen, Christen sollen mit der Zeit gehen. Ich lasse es bewusst jetzt einmal so ein bisschen in dieser Doppeldeutigkeit auch stehen. Aber das kann nicht meinen, oder Sie meinen wahrscheinlich nicht damit, dass jetzt ein Christ allen Trends folgen soll, sich treiben lassen soll, sich anpassen soll. Das ist wahrscheinlich nicht gemeint, wie ich Sie kenne. Genau, das ist so ein bisschen in dieser Doppeldeutigkeit enthalten, dieses mit der Zeit gehen, also eben jedem Trend folgen. Es gibt den schönen Satz, auch die mit der Zeit gehen, müssen mit der Zeit gehen. Also auch diese Dinge überleben sich und wir müssen alle irgendwann einmal abtreten. Natürlich ist das nicht gemeint, auch von Paulus nicht gemeint, sondern Christen leben anders. Sie leben ja im wahrsten Sinne alternativ. Das hat Paulus ja deutlich gemacht mit diesem, ihr wart einst Finsternis, jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid und nun lebt auch als Menschen des Lichts. Und als solche sollen sie ihr Licht leuchten lassen. Für die Menschen, die noch in der Finsternis sind. In einem anderen Brief von Paulus greift er diesen selben Gedanken auf und schreibt, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind und kauft die rechte Zeit aus. Also da ist auch wieder dieses Zeit auskaufen. Was da jetzt natürlich auffällt, ist, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir die Zeit auskaufen. Hier wird noch einmal darauf hingewiesen, die rechte Zeit auszukaufen. Ja. Hat das etwas ganz Bestimmtes zu bedeuten? Gibt es da noch einen Unterschied ja, von Zeitauskaufen zu rechter Zeitauskaufen? Genau, ist natürlich auch ein bisschen in der Übersetzung herausgearbeitet, aber ein ganz wichtiger Gedanke, wenn wir über Zeit sprechen, dieses mit der Zeit gehen, das bedeutet für mich mit der Zeit übereinstimmen. Also mit der Zeit im gleichen Schritt gehen, synchron gehen, denn Kairos nützen, und da gebrauche ich jetzt das Wort, das auch im Griechischen für Zeit steht. Es gibt im Griechischen zwei Zeitbegriffe. Chronos, das kennen wir vom Chronometer und von der Chronik und von der Chronologie. Das ist die messbare, die verrinnende Zeit, der Zeitlauf. Und dann gibt es auch Kairos. Und Kairos ist mehr der Zeitpunkt, die Gelegenheit, die entscheidende Zeit oder eben, wie es da übersetzt ist, die rechte Zeit. Und wie weise wir sind, das wird eben an unserem Umgang mit der Zeit deutlich. Ein griechischer Philosoph hat auch diesen schönen Slogan gebraucht, Kairon Gnoti, erkenne den Zeitpunkt. Den Zeitpunkt erkennen, die Zeit in den Blick bekommen und nicht in den Griff, wie Karl-Heinz Geißler, ein bekannter Zeitforscher, sagt, die Zeit in den Blick bekommen, nicht in den Griff, den Tag pflücken, wie eine reife Frucht. Das heißt, nicht die Angst oder die Sorge prägen jetzt das Verhalten, sondern eher die Dankbarkeit, auch das Ergreifen der Gelegenheit. Die Frucht ist hier, koste den Augenblick. Mir fällt dazu eine bekannte Parabel ein, die vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen auch schon einmal irgendwo aufgeschnappt haben. Ein Mönch wurde einmal von einem wilden Tiger verfolgt. Er rannte so schnell er konnte, bis er plötzlich am Rand einer Klippe stand. Er bemerkte, dass ein Seil über der Klippe hing, griff danach und hangelte sich daran hinunter. Als der Mann den Blick nach unten riskierte, sah er dort einen großen zerklüfteten Felsen. Nach oben blickend sah er den Tiger, der sich auf der Klippe in Position gestellt hatte. Und genau in dem Augenblick fingen auch noch zwei Mäuse an dem Seil zu nagen. Was sollte er tun? Der Mönch blickte jetzt direkt auf die Felswand vor sich und entdeckte dort eine Erdbeerpflanze, die eine Frucht trug. Er pflückte sie sofort, aß sie und rief aus, lecker, das ist die beste Erdbeere, die ich je gegessen habe. Wenn er nur mit dem Felsen unter sich, gemeint ist die Zukunft, und dem Tiger hoch über sich, die Vergangenheit, beschäftigt gewesen wäre, dann hätte er die Erdbeere verpasst, die nur jetzt, in diesem Augenblick, greifbar war. Das ist natürlich eine sehr schöne Parabel. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht ein wenig zu sorglos ist. Also gerade in einer solchen Situation hat man oft gar nicht den Blick mehr, wenn es einem so dreckig geht, sage ich einmal, für diese Schönheiten des Lebens oder für das, was vor einem liegt. Sollten nicht also gerade die Christen die Zeit nutzen? Ich denke, wir sind da auch ein bisschen Gefangene unserer Zeit. Wir denken auch, wir müssten mit der Zeit gehen, indem wir diesen Zeitwettlauf mitmachen. Ich glaube, es war auch Karl-Heinz Geißler, der gesagt hat, wir leben um die Wette. Ja? Also wir meinen, wir müssten überall Zeit rausholen, Zeit gewinnen. Und es gibt kaum jemanden, der nicht ein Zeitsparbuch hat, wo er seine Termine einträgt und irgendwie versucht, Zeit zu gewinnen. Und das hat auch in christliche Kreise Einzug gehalten. Und es ist auch für Christen, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, schick, sich mit solchen Dingen zu befassen. Aber ich glaube, wir geraten da auch in eine Falle. Natürlich, ich würde mal so sagen, es geht darum, Gelassenheit zu entwickeln und nicht eine Lässigkeit. Es gibt von der Sozialwissenschaftlerin Marianne Gronemeyer ein Buch, das heißt Das Leben als letzte Gelegenheit. Wir leben unser Leben so, als wäre es eben die letzte Gelegenheit. Und wir sind ständig im Wettlauf und wir leben ständig auch im Morgen, statt eben im Heute zu leben und die Erdbeere vor uns zu sehen. Das Leben eines Christen ist nicht letzte Gelegenheit. Und das darf uns auch unterscheiden von anderen Menschen, die auch meinen, okay, es ist dann auch mit dem Tod alles aus und wir müssen aus diesem Leben das Letzte herausholen. Nein, nicht letzte Gelegenheit, sondern wohl angenehme Zeit, wie Paulus einmal sagt. Er zitiert das Alte Testament, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Und er sagt, siehe, jetzt ist die wohl angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wenn man dieses Heil ergriffen hat, wenn man mit Gott ins Reine gekommen ist, wenn man weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich bin erlöst, ich bin versöhnt mit Gott, dann darf das eine ganz große Gelassenheit ins Leben hineinbringen, weil ich muss dann nicht alles und jedes erreichen, was andere Menschen vielleicht erreichen müssen. Das heißt nicht, dass wir lässig oder nachlässig werden. Und derselbe Paulus, der das von der wohlangenehmen Zeit geschrieben hat, der hat auch um die Herausforderungen gewusst und hat gesagt, im Bewusstsein, dass ich dem Herrn Rechenschaft schuldig bin, suche ich Menschen zu gewinnen. Er war ja wirklich ein Rastloser, möchte nicht sagen ein Getriebener, und wenn, dann ein von Gott und vom Heiligen Geist Getriebener, Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht zu bringen. Und er hat das im Bewusstsein getan, dass er Gott mit seinem ganzen Tun und Leben Rechenschaft schuldig ist. Aber er hat auch die anderen Situationen gekannt, lasst dir mit meiner Gnade genügen und auch alles Gott anzuvertrauen. Also ich würde sagen, Gelassenheit, aber nicht Lässigkeit. Und dann würde ich auch vielleicht so ein bisschen als Slogan sagen, Zeit nehmen, nicht Zeit gewinnen. Wir können keine Zeit gewinnen. Zeit, hat jemand einmal gesagt, ist das einzige Gut, das unter allen Menschen gleichmäßig verteilt ist. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Die Frage ist, was wir daraus machen. Aber wir können keine Zeit zusätzlich gewinnen oder Zeit sparen, irgendwo auf die hohe Kante legen und dann, wenn wir es brauchen, uns wiederholen. Sondern wir müssen ganz bewusst Zeit nehmen, Zeit nützen. Und ja, zum Stichwort Zeitmanagement, das ich vielleicht ein bisschen ironisch vorhin gesagt habe, das geht ja schon in dem berühmten Drama von Faust, geht das ja schon los, dass Mephisto zu einem Schüler in Faust Studierzimmer sagt, gebraucht die Zeit, sie geht so schnell von hinnen, doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Also ordne dein Leben, schau, wie du alles gut einteilst, damit du eben Zeit gewinnst. Und das ist eine Illusion. Wir leben natürlich in einer Zeit, die Zeit zur Ware gemacht hat, zu einem ökonomischen Gut. Zeit ist Geld, time is money. Also da stehen wir auch mittendrin. Karl-Heinz Geißler, den ich schon erwähnt habe, sagt, es ist eine realitätsverleugnende Anmaßung, von meiner, seiner, ihrer Zeit zu sprechen. Zeit ist nicht eigentumsfähig. Wäre sie das, könnten wir uns das ewige Leben erkaufen. Und er meint, dass Zeitmanagement eine Illusionsveranstaltung sei, mit dem Ziel, die Zeit eben zur Ware zu machen. Als Christen, denke ich, können wir uns gut halten an eine Regel des Jakobus, der in seinem Brief geschrieben hat, ihr, die ihr sagt, heute Morgen werden wir in die und die Stadt reisen, wir werden dort ein Jahr lang Geschäfte machen, viel Geld verdienen. Er fragt sie, woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz und überheblich und ein solcher Stolz ist verwerflich. Im Übrigen, und das finde ich jetzt ein Spitzensatz, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht macht, der macht sich schuldig. Also das, denke ich, ist der entscheidende Planungsfaktor, wenn es darum geht, auch sich Zeit zu nehmen, dass wir auch Zeit haben, Gutes zu tun. Dass wir Zeit nicht nur für uns und für eigene Zwecke zu nützen, sondern Zeit haben, Gutes zu tun. Zeit nicht verplempern, sondern Zeit verschenken. Jemand hat einmal gesagt, eine Art Liebe zu buchstabieren ist Z-E-I-T, Zeit. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns die E-Mail-Adresse erf@erf.at. Noch ein Hinweis, neben Grüß Gott bieten wir noch einen weiteren Podcast mit Peter Rettinger an, den Gedankenanstoß, mit kurzen Impulsen für den Alltag, zum Innehalten und zum Nach- und Weiterdenken. Den Podcast können Sie gratis abonnieren unter www.erf.at. Christian Veit verabschiedet sich. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.